3. Diktat. Hören Sie und ergänzen Sie die Lücken im Arbeitsblatt auf der CD-ROM. Wichtige Tipps für Sportaktivitäten. Bei schönem Wetter machen viele Menschen Sport. Besonders beliebt sind Aktivitäten an der frischen Luft, wie zum Beispiel Wandern und Fahrradfahren. Wir geben Ihnen Tipps, welche Kleidung Sie beim Sport tragen und was und wie viel Sie trinken müssen. Bei warmen Temperaturen muss man auf die richtige Kleidung achten. Tragen Sie am besten spezielle Sportkleidung. Dann bekommen Sie keine Probleme mit der Sonne und so bleibt Ihr Körper fit. Trinken Sie Fruchtsäfte gemischt mit Mineralwasser. Sie müssen oft, aber nicht viel trinken. Alle 15 Minuten 200 Milliliter. Bleiben Sie gesund!